Phantasien in Not. Es war Mitternacht, und in den Wipfeln der uralten riesigen Bäume des Haulewaldes brauste der Sturmwind. Die turmdicken Stämme knarrten und ächzten. Plötzlich huschte ein schwacher Lichtschein in Zickzacklinien durchs Gehölz, blieb da und dort zitternd stehen, flog empor, setzte sich auf einen Ast und eilte gleich darauf wieder weiter. Es war ein Irrlicht und es hatte den Weg verloren. Es war also ein verirrtes Irrlicht. Und das gibt es selbst in Phantasien ziemlich selten. Normalerweise sind es gerade die Irrlichter, die andere dazu bringen, sich zu verirren. In der rechten Hand trug es eine winzige weiße Fahne, die hinter ihm herflatterte. Es handelte sich also um einen Boten. Vor dem Irrlicht lag jetzt eine Waldlichtung, und dort saßen beim Schein eines Lagerfeuers drei Gestalten, sehr unterschiedlicher Art und Größe. Ein Riese, der aussah, als bestünde alles an ihm aus grauem Stein, lag ausgestreckt auf dem Bauch und war fast 10 Fuß lang. Er stützte den Oberkörper auf die Ellbogen und blickte ins Feuer. Er gehörte zur Gattung der Felsenbeißer. Das waren Wesen, die unvorstellbar weit vom Haulewald in einem Gebirge lebten. Aber sie lebten nicht nur in diesem Gebirge, sie lebten auch von ihm, denn sie aßen es nach und nach auf. Dieser Felsenbeißer hier hatte zudem eine Art Fahrrad hinter sich stehen, das ganz und gar aus Stein bestand und eher einer Dampfwalze mit Pedalen glich. Die zweite Gestalt, die rechts vom Feuer saß, war ein kleiner Nachtalb. Er war höchstens doppelt so groß wie das Irrlicht und glich einer pechschwarzen, fellbedeckten Raupe. Dort, wo unter den schwarzen Wuschelhaaren vermutlich das Gesicht war, glühten zwei große, kreisrunde Augen wie Monde. Das bei Nachtalben gebräuchliche Reittier, eine Fledermaus, hing kopfunter in ihre Flügel gewickelt, wie ein zugeklappter Regenschirm hinter ihm an einem Ast. Die dritte Gestalt auf der linken Seite des Feuers entdeckte das Irrlicht erst nach einer Weile, denn sie war so klein, dass man sie aus dieser Entfernung nur schwer ausmachen konnte. Sie gehörte der Gattung der Winzlinge an, war ein überaus feingliedriges Kerlchen mit einem roten Zylinder auf dem Kopf. Über Winzlinge wusste das Irrlicht so gut wie nichts. Es hatte nur einmal sagen hören, dass dieses Volk ganze Städte auf den Ästen von Bäumen baute, allerdings in einem ganz anderen Teil des grenzenlosen, fantastischen Reiches, noch viel, viel weiter weg von hier als die Felsenbeißer. Umso erstaunlicher war es, dass das Reittier, das der hier anwesende Winzling bei sich hatte, ausgerechnet eine Schnecke war. Sie saß hinter ihm. Auf ihrem rosa Gehäuse glitzerte ein kleiner silberner Sattel und auch das Zaumzeug und die Zügel, die an ihren Fühlern befestigt waren, glänzten wie Silberfäden. Das Irrlicht wunderte sich, dass gerade diese drei so verschiedenartigen Wesen hier einträchtig beisammen saßen, denn normalerweise war es in Phantasien durchaus nicht so, dass alle Gattungen in Frieden und Eintracht miteinander lebten. Es gab oft Kämpfe und Kriege, es gab auch jahrhundertelange Fehden unter gewissen Arten und es gab außerdem nicht nur ehrliche und gute Geschöpfe, sondern auch räuberische, bösartige und grausame.